Abschnitt 23 aus Leben auf dem Mississippi nach dem fernen Westen von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel. Das erste, was wir an dem Abend unserer glücklichen Ankunft in St. Joseph traten, war, im Sturmschritt nach dem Postamt zu laufen und uns zwei Karten, jede für $150, zur Fahrt mit der Überlandkutsche nach Carson City in Nevada zu nehmen. In der Frühe des nächsten Morgens nahmen wir zunächst hastig ein Frühstück ein und eilten dann nach dem Abfahrtsplatze. Nun zeigte sich eine Widerwärtigkeit, die wir vorher nicht gebührend bedacht hatten, nämlich, dass ein schwerer Reisekoffer nicht für 25 Pfund Gepäck mitgehen kann, weil er eben viel schwerer ist. Aber es half nichts, mehr als 25 Pfund auf die Person war nicht zulässig. So mussten wir unsere Koffer aufschnallen und in gehöriger Schnelligkeit eine Auswahl treffen. Wir packten unsere vorschriftsmäßigen 25 Pfund in einen Mantelsack zusammen und schickten die Koffer zu Schiffe nach St. Louis zurück. Es war ein trauriger Abschied, denn nun hatten wir ja keine Fräcke und weißen Glacé-Handschuhe mehr für die Abendgesellschaften bei den Pawnees im Felsengebirge, keine Angströhren und Glanzlederstiefel und was sonst dergleichen für die Ruhe und den Frieden des irdischen Daseins unentbehrliche Dinge sind. Wir waren auf Feldration gesetzt. Wir legten jeder einen schweren, groben Anzug an, dazu ein wollenes Soldatenhemd und Aufschlagsstiefel. In den Mantelsack stopften wir einige weiße Hemden, etwas Unterzeug und dergleichen. Mein Bruder, der Sekretär, nahm ungefähr 4 Pfund Regierungsverordnungen und ein 6-pfündiges Wörterbuch mit. Wir wussten ja nicht, wir armen grünen Jungen, dass man das alles in San Francisco bestellen und in wenigen Tagen in Carson City haben konnte. Meine Bewaffnung bestand in einem elenden, kleinen, 7-läufigen Revolver von Smith & Wesson mit Kugeln von der Größe homöopathischer Pillen, die alle 7 nötig waren, um einen Erwachsenen genug zu geben. Trotzdem hielt ich denselben für etwas Großartiges und meinte, es sei eine ganz gefährliche Waffe. Er hatte nur einen Fehler. Man traf schlechterdings nichts damit. Einer unserer Kondukteure zielte eine Zeit lang mit demselben auf eine Kuh, und solange dieselbe stillstand und sich ruhig verhielt, blieb sie unversehrt. Sobald sie jedoch anfing, sich herumzubewegen und er nach anderen Zielen schoss, kam sie zu Schaden. Der Sekretär hatte zum Schutz gegen die Indianer einen Colt-Revolver umgeschnallt, den er zur Verhütung von Unfällen ohne aufgesetzte Zündhütchen trug. Herr Georg Bemis aber, dies war der Name unseres Reisegefährten, den wir zuvor noch nie gesehen hatten, war furchtbar gewappnet. Er trug im Gürtel einen Allen-Revolver von jenem ursprünglichen Bau, welcher von respektlosen Menschen gerne als Pfefferbüchse bezeichnet wird. Sobald man den Drücker zurückzog, krachte die Pistole los. Beim Zurückziehen des Drückers fing nämlich der Hammer an, sich zu heben und die Trommel sich zu drehen. Dann fiel der Hammer sogleich wieder herunter und die Kugel war draußen. Dass man hätte zielen können, während die Trommel herumging und das Ziel getroffen hätte, das war bei einem Allen-Revolver vermutlich auf der ganzen Welt überhaupt noch nicht vorgekommen. Trotzdem war der unseres Georg eine ganz vertrauenswürdige Waffe, indem derselbe, wie einer unserer Postillone später einmal meinte, in jedem Falle irgendetwas traf, wenn er auch das nicht bekam, worauf er zielte. Und so war es auch. Einmal zielte sein Besitzer mit demselben auf ein einen Baum genageltes Pikass und traf einen Maulesel, der etwa 30 Ellen links davon stand. Bemis brauchte den Maulesel nicht, allein der Eigentümer erschien mit einer Doppelbüchse und überredete ihn, denselben trotzdem zu kaufen. Ja, es war eine herrliche Waffe, der Allen. Manchmal gingen alle 6 Läufe auf einmal los, und dann war man in der ganzen Umgegend nirgends seines Lebens sicher, außer in einiger Entfernung hinter demselben. Zum Schutz gegen Frostwetter im Gebirge nahmen wir 2 oder 3 Wolldecken mit. Was Luxusgegenstände betraf, so waren wir bescheiden. Außer ein paar Pfeifen und 5 Pfund Rauchtabak nahmen wir keine solchen mit. Dagegen hatten wir 2 große Lederflaschen bei uns, um darin zwischen den Stationen auf der großen Ebene Wasser mitzuführen. Außerdem nahmen wir noch ein Säckchen mit Silbergeld mit, für die täglichen Ausgaben beim Frühstück und Mittagessen. Um 8 Uhr befand sich alles reisefertig auf der anderen Seite des Flusses. Wir hüpften in den Wagen, ein Peitschenknall des Kutschers, und wir rasselten dahin und ließen die Staaten hinter uns. Es war ein prachtvoller Sommermorgen und die ganze Landschaft erglänzte im Sonnenschein. Dabei war es so frisch und lustig und wir hatten ein Gefühl der Befreiung von Sorgen und Verantwortlichkeiten aller Art, das uns beinahe die Empfindung gab, als seien all die Jahre, die wir in der heißen Stadt unter Qual und Arbeit verbracht hatten, verloren und weggeworfen. Wir schoben uns weiter durch Kansas und nach Verlauf von 1,5 Stunden waren wir schon ziemlich weit auf der großen Ebene. Hier begann gerade das wellenförmige Gelände. Eine großartige Folge regelmäßiger Hebungen und Senkungen, soweit das Auge reichte. Ein Wogen und Schwellen, gewaltig wie auf dem Busen des Ozeans nach dem Sturm. Dazwischen allenthalben Kornfelder, durch ihr tieferes Grün die endlose Grasfläche unterbrechend. Dann aber verlor dieses wasserlose Meer plötzlich wieder seine wogende Oberfläche, um sich 700 Meilen weit, flach wie die Dielen eines Stubenbodens, hinzustrecken. Unsere Kutsche war ein großer, schwankender und schaukelnder Kasten mächtigen Kalibers, eine gewaltige Wiege auf Rädern. Sie wurde von 6 hübschen Pferden gezogen, und neben dem Kutscher saß der Kondukteur, unter dessen Leitung bestimmungsgemäß das Ganze stand, sofern ihm die Besorgung der Briefpost, der Packereien, des Eilguts sowie der Passagiere oblag. Wir drei waren bis jetzt die einzigen. Wir saßen innen auf dem Rücksitz. Fast der ganze übrige Innenraum war von Postsäcken eingenommen. Wir nahmen nämlich die liegen gebliebene Post von 3 Tagen mit. Eine senkrechte Wand von Poststücken, an welche wir fast mit den Knien anstießen, erhob sich beinahe bis zum Dach des Wagens. Auf dem letzteren war ebenfalls ein großer Haufen davon aufgeschnallt. Die vordere wie die hintere Schoßkelle waren darin angefüllt. 2700 Pfund davon hatten wir bei uns, wie der Kutscher sagte. Ein wenig für Brigham Young, das bekannte Oberhaupt der Mormonen, für Carson und Frisco, Abkürzung von San Francisco, aber das meiste für die Indianer, die gewaltig eklig werden, wenn sie nicht immer eine Masse Zeug zu lesen haben. Dabei verzog er jedoch sein Gesicht grässlich, offenbar als Einleitung zu einem markerschütternden Ausbruch seiner Heiterkeit, und daran merkten wir, dass seine Bemerkung spaßhaft gemeint gewesen war und hatte besagen sollen, wir würden unsere Postsachen zum größten Teile irgendwo auf der Ebene für die Indianer oder anderweitige Liebhaber abladen. Alle 10 Meilen wechselten wir die Pferde, einen Tag wie den anderen, und flogen lustig auf der harten, ebenen Straße dahin. So oft der Wagen hielt, sprangen wir hinaus, um unsere Beine zu recken, und so fand uns die Nacht noch frisch und unermüdet. Nach dem Abendessen stieg eine Frauensperson ein, die ungefähr 50 Meilen weiter zu Hause war, und wir 3 anderen mussten nun abwechselnd beim Kutscher und Kondukteur Platz nehmen. Offenbar gehörte sie nicht zu den gesprächigen weiblichen Wesen. Da saß sie in dem immer mehr verblassenden Dämmerlicht und heftete ihre starren Augen auf eine Stechfliege, die sich an ihren Arm festzog. Dann erhob sie langsam die andere Hand, bis sie die Entfernung richtig abgemessen hatte, und versetzte ihr einen Schlag, der eine Kuh hätte zu Boden strecken können. Hierauf betrachtete sie den Leichnam mit ruhiger Befriedigung. Sie fehlte ihre Fliege niemals und traf ihr Ziel mit todbringender Sicherheit. Die Leiche beseitigte sie nie, ließ sie vielmehr als Köder liegen. Ich saß neben dieser grimmigen Sphinx und sah zu, wie sie 30 bis 40 Fliegen totschlug, sah zu und wartete auf ein Wort aus ihrem Munde, jedoch vergeblich. So begann ich selbst endlich die Unterhaltung. Ich sagte: »Die Stechfliegen sind recht schlimm hier herum, Madame.« »Ah, was?« »Wie meinten Sie, Madame?« »Ah, was?« Nun wurde sie munter und sagte um sich blickend: »Ich will verdammt sein, wenn ich euch Kerle nicht für Taubstumme gehalten habe. Ja, bei Gott! Da bin ich gesessen und gesessen und habe Fliegen totgeschlagen und mir den Kopf zerbrochen, was euch fehlt. Erst dachte ich, ihr wäret taubstumm, dann ihr wäret krank oder verrückt oder sowas. Und nach kam ich darauf, ihr müsstet ein paar traurige Narren sein, die nichts zu reden wissen. Woher kommt ihr?« Die Sphinx war keine Sphinx mehr. Die Brunnen der großen Tiefe waren bei ihr aufgegangen und sie ließ alle 9 Redeteile 40 Tage und Nächte lang auf uns herabregnen, bildlich gesprochen, und übergoss uns mit einer solchen trostlosen Sinnflut trivialen Geschwätzes, dass aus der tosenden Wüste von grammatischen Fehlern und schlechter Aussprache nicht einmal eine Felsspitze oder Zacke mehr hervorschaute, an die sich eine Erwiderung hätte knüpfen lassen. Was mussten wir erdulden? Stunde für Stunde machte sie fort, bis es mir leid tat, dass ich überhaupt die Moskitofrage eröffnet und ihr damit den Anstoß gegeben hatte. Erst als sie gegen Tagesanbruch an ihrem Ziele anlangte, hörte sie endlich auf. Beim Aussteigen weckte sie uns, wir waren nämlich eben ein wenig eingenickt, und sagte: »Nun, steiget in Cottonwood aus, ihr Kerle, und bleibet ein paar Tage dort liegen. Ich komme dann abends eine Weile hinüber, und wenn es euch recht ist, dass ich hier und da ein Wort dazwischen rede, so bin ich bereit dazu. Die Leute werden euch sagen, dass ich für eine Hintnerwälderin immer etwas Vornehmes und Besonderes an mir gehabt habe. Und so bin ich auch gegen das Lumpenpack, und so muss ein Weibsbild auch sein, wenn sie was sein will. Aber wenn Leute daherkommen, die meinesgleichen sind, so bin ich, glaube ich, eigentlich ein ganz zutüliches Kühlein. Wir beschlossen, in Cottonwood nicht liegen zu bleiben.« Ende von Abschnitt 23.